Entscheiden über Samen und Gewinnen an den Nasen. Den Karrenlohn. Den Karrenlohn. Den Karrenlohn. Mit den Namen deines Herrn. Den Karrenlohn. Den Karrenlohn. Den Karrenlohn. Oh yeah! It's summertime. Many possibilities of wrong. It's because I'm Dutch. Ja, lekker hoor, ik geniet er wel van hoor. Gossie, nice man. Daisy, nigga, just roll, nigga, shit. Thank you.